1. Hier begann sein Antwort und sagt, 2. Forderte sie auf, seine Rede aufmerksam zuzuhören, damit Trost darin bestehen moge. 3. Bat darum, sprechen zu dürfen und klart, dass sie in Danach verspotten konnten. 4. Hier fragte, ob sein Klage sich auf Menschen besie, und rechtfertigte sein Ungeduld. 5. Forderte sie auf, in anzusehen, zu erstarren und zu schweigen. 6. Tatsächlich überkommt in Bestürzung und ein Schauder greift seinen Körper, sobald darüber nachdenkt. 7. Fragte, warum die Gottlosen am Leben bleiben, ein Hose altereration und sogar in Kraft zunehmen. 8. Ihr nachkommen gedeihen in ihrer Gemeinschaft und ihr kinde wachsen vor ihren Augen auf. 9. Ihr Hauser sind sicher und frei von Schrecken, die Gott straf sie nicht erregt. 10. Ihr Stiers jugen erfolgreich und ihr Kuhe kalben one Schwierigkeiten oder Felgeburten. 11. Sie lassen ihr kinde wie ein Herd hinausgehen und die springen fröhlich her. 12. Sie singen laut zu den Klangen von Pork, Zither und Charme und erfreuen sich in der Musik. 13. Sie verbringen ihr Tage in Gluck und Stagen down plötzlich und unerwartet in die Unterwelt hinab. 14. Denich sagten sie zu Gott, bleib uns fern, den wir wollen den Wedge nicht kennenlernen. 15. Sie fragten, was ist der Allmachtige, das wir im Dien und Sultan und Welchen Nutzen hatten wir davon, in Anzubieten. 16. Hiob betonte, dass Glück nicht in ihrer eigenen Macht liegt, distanziert sich jedoch von der Einstellung der Gottlosen. 17. Fragte, why oft die Lüge der Gottlosen tatsächlich erlischt und sie von Verderben heimgesucht werden, oder why oft Gott in seinem Zorn ihr Schicksal bestimmt. 18. Wer denn sie wirklich why Stroham vom Wind oder why Spruh vom Sturm davon getragen? 19. Man sagt, Gott bewahrt das Unheil für die Kinder der Gottlosen auf, Hiob wünschte jedoch, dass Gott es dem Frevler selbst Virgilton moge, damit dieser ist spurt. 20. Mogen sein eigenen Organ sein Unglück sehen und selbst den Zorn des Allmächtigen erfahren. 21. Den was kommet in sein Haus nach seinem Tod, wenn diesel seine Lebensmanate bindet ist. 22. Kann man Gott Weisheit lehren, in der sogar die himmlischen Rich tät? 23. Der ein stirbt in vollem Glück, wollig ruhig und zufrieden. 24. Sein Gefass sind mit Milch gefüllt, und das mag seiner Nocken ist kraftig. 25. Der ander stirbt in bitterem Unmut, one gemmels Glück erfahren zu haben. 26. Beid liegen gemeinsam im Staub, und Wurmer bedecken sie. 27. Ich ken your Gedanken und die Plain, mit denen mir unrecht Anton Wult. 28. Fragt wie late, wo ist das Haus des Tyrannen geblieben und wo das Zelt, in dem die Gottlosen wohnten. 29. Fragt doch die Reisenden, die des Wieges kommen, ihr Bericht wordet nicht lunien konnen. 30. Sie werden bestätigen, dass der Bos am Tag des Unglücks verschont und am Tag des Zorns Gottes in Sicherheit gebracht word. 31. Wer wird im seinen Lebenswandel vorhalten oder in für sein Tatenser Rechenschaft sehen? 32. A word zu seiner Grabstadt geleitet, und über seinem Hügel word wasch gehalten. 33. Die Erde des Tales ist im Angenehm, und die Gans Weltfalt im Nack, so why im Bereits unsalig Menschen vorausgegangen sind? 34. Why konnte mich dann so vergeblich trosten, wenn ihr Antworten nichts als Bossheit in Thulten?